haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heus Philip, die Stimme des Täters. Mein neuer Klient hieß Holger Helmstedt, lebt in Hamburg und weigerte sich, mich in meinem Büro zu besuchen, nachdem er die Größe des Raumes erfahren hatte. Offenbar betrat er keine Zimmer, die nicht mindestens 20 Quadratmeter groß waren. Deshalb trafen wir uns in einem Museum. Es sind jetzt genau 8 Jahre vergangen. Damals hat sich mein Leben vollständig verändert. Und wie hieß die Dame? Ich wurde entführt. Mit Lösegeld und allem drum und dran. Allerdings. 2 Wochen war ich in einem engen, miefigen Raum gefangen. Seither halte ich diesen engen, miefigen Räumen keine 10 Minuten aus. So schlimm ist mein Büro nicht. Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen. Wurden Sie hier in der Schweiz entführt? Nein, in Hamburg. Ha. Aber die Entführer waren Schweizer. Ich soll nach den Entführern suchen. Nach 8 Jahren. Ich glaube, ich weiß, wer einer der Entführer ist. Er arbeitet in Grünwedel in einem Hotel. Sie haben den mal wiedererkannt? Nur seine Stimme. Ha. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Damals dachte ich, der Täter hätte einen süddeutschen Dialekt gesprochen. Ich war noch nie in der Schweiz, deshalb kam ich nicht auf die Idee, dass er Schweizer war. Hm. Bis ich zufällig im Fernsehen eine Sendung mit einem Kabarettisten sah. Emil. Ah. Ich rief sofort meinen Vater an, weil ich glaubte, die Stimme des Entführers wiedererkannt zu haben. Er hat nur gelacht. Aber seither war mir klar, dass der Täter ein Schweizer war, der wie dieser Emil spricht. Er kann sie unmöglich allein entführt haben. Er war der Einzige, der mit mir sprach. Hm. Da waren noch 2 andere, maskiert und stumm. Eine war eine Frau, das habe ich an ihren Bewegungen und am Parfüm erkannt. Sie sollten sich an die Polizei wenden. Nein, das geht nicht, das bringt auch nichts. Letzteres ist wahr, ersteres hingegen verstehe ich nicht. Mein Vater hat damals die Polizei nicht eingeschaltet. Er hat das Lösegeld bezahlt und es dabei bewenden lassen. Mein Vater war selber kein unbeschriebenes Blatt. In seinen Kreisen kooperierte man nicht mit der Polizei. Er lebt nicht mehr. Er starb vor 3 Jahren. Hat er versucht herauszufinden, wer die Entführer waren? Er hat eigene Leute auf den Fall angesetzt, aber es kam nichts dabei heraus. Hm. Auch weil ich keine konkreten Angaben zu den Tätern machen konnte. Wie auch, ich war traumatisiert. Und jetzt haben Sie den Haupttäter anhand der Stimme wiedererkannt? Im Hotel Sonnenhof in Grünwil. Ha. Er arbeitet an der Rezeption. Ich hörte ganz zufällig seine Stimme, als ich telefonierte. Als ich mich umsah, sah ich den Mann. Für einen Moment sahen wir uns an, dann verließ ich das Hotel fluchtartig. Das ist schön und gut, ja. Was aber soll ich mit dem Mann anstellen? Ich will, dass er gesteht und ich will, dass er mir ein Schmerzensgeld bezahlt. Sie kriegen 5% davon. Das klang nicht schlecht. Doch meist kriegte man für die 5% noch viel mehr Prozente Ärger. Doch unser Eins konnte sich den Ärger nicht immer aussuchen. Mit der Beschreibung des Mannes fuhr ich nach Grünwil. Das Hotel war klein und am Empfang begrüßte mich eine Frau. Sie möchten ein Einzelzimmer? Ich bin mir noch unschlüssig. 65 Franken für eine Nacht. Das ist ein tolles Angebot. Ja, zweifellos. Doch gestern hat mir eines für 55 angeboten. In welchem Hotel? Hier, im Hotel Sonnenhof. Ihr Kollege war so großzügig. Mein Kollege? Ja. Meinen Sie Herrn Schweiger? Ihm gehört das Hotel. Kann ich mit ihm sprechen? Er kommt erst um 18 Uhr. Dann warte ich so lange. Es ist jetzt 14 Uhr. Sie möchten 4 Stunden auf ihn warten? Sie haben recht, das ist zu lange. Geben Sie mir seine Handynummer. Wozu? Ein Zimmer können Sie auch bei mir buchen. Ja, aber nicht für 55 Franken. Also gut, ich gebe Ihnen das Zimmer für 60. Arbeitet außer Herrn Schweiger sonst noch ein Mann im Hotel? Ja, aber nur aushilfsweise. Der Mann da auf dem Foto, ist das Herr Schweiger? Ja, genau. Wie sieht der andere Mann aus? Stefan? Ja, gut möglich. Weshalb wollen Sie das wissen? Ich benötige eine vertraute Umgebung, um ruhig schlafen zu können. Dann nehmen Sie das Zimmer. Hier, füllen Sie das bitte aus. Sie reichte mir strahlend einen Kugelschreiber. Da ich mir nicht sicher war, ob sie einen Ausweis verlangen würde, trug ich mich mit richtigem Namen und falschem Beruf ein. Sie fragte nach meiner Kreditkarte und beäugte diese wie eine gefälschte Banknote. Ich kriegte eine Karte zu Zimmer 26. Sie können Ihren Wagen in der Tiefgarage abstellen. Ich bin zu Fuß unterwegs. Und Ihr Gepäck? Ist auch zu Fuß unterwegs. Verstehe. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Zimmerpreis nur für eine Person gilt. Falls Sie zu zweit sind, kostet das Zimmer 90 Franken. Sehe ich aus, als ob ich zu zweit unterwegs bin? Nur so als kleiner Hinweis. Ja, dann ziehe ich mich jetzt auf mein Zimmer zurück. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Sie können problemlos um ein oder mehrere Tage verlängern. Als ich wenig später auf dem nicht unbequemen Bett lag und an die Zimmerdecke starrte, dachte ich an meinen Klienten, der in dem kleinen Raum zweifellos in Panik ausgebrochen wäre. Ich döste eine Weile vor mich hin. Um 19 Uhr ging ich nach unten. Guten Abend, Herr Maloney. Falls Sie hungrig sind, empfehlen wir Ihnen das Restaurant Rössli mit chinesischen Spezialitäten. Ich soll ein chinesisches Rösslein essen. Zwei Straßen weiter gibt es auch noch den Frohsinn, der Spezialitäten aus dem Balkan serviert. Und noch weiter vorne gibt es das Italiano, das Spezialitäten aus Schweden serviert. Das Italiano kenne ich gar nicht. Ich glaube, das war ein Scherz, Tanja. Ich dachte schon, Sie hätten Ihren Namen wörtlich genommen, Herr Schweiger. Siehst du, das ist ein Lustiger. Ja, haha. Sie steht vermutlich eher auf Komiker aus Russland, die dänische Witze erzählen. Er meldet sich einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Er ist doch sonst die Pünktlichkeit in Person. Ihr geschätzter Mitarbeiter Stefan. Sie kennen ihn. Ich bin seinetwegen hier. Er hat mir das Hotel empfohlen. Ja, so ist er, der Stefan. Vielleicht hat er einen Unfall. Er ist mit einem Roller unterwegs. Sein Handy ist ausgeschaltet. Das passt einfach nicht zu ihm. Er ist sonst immer erreichbar. Ich könnte bei ihm vorbeischauen. Nein, das werde ich persönlich tun. Vielleicht hat er gesundheitliche Probleme. Die kriege ich vermutlich auch, wenn ich ins chinesische Rössli gehe. Ja, lustig, sehr lustig. Wir könnten zusammen eine Pizza essen, vielleicht im Hofbräuhaus. Jetzt übertreiben Sie aber. Zudem hat Tanja erst in 2 Stunden Feierabend. Und ich bin bereits verabredet. Er ist jung, muskulös und alles andere als ein Witz. So, jetzt rufe ich Stefan noch einmal an. Hoffentlich löst sich alles in Minne auf. Doch der gute Stefan nahm auch diesen Anruf nicht entgegen. Die ernsthafte Tanja würdigte mich keines Blickes, als ich fragte, wo ich eine Bratwurst essen könne. Ich ging zurück ins Zimmer und rief meinen Klienten an. 2 Stunden später saß ich mit ihm bei einem richtigen Italiener. Er ist verschwunden? Sieht ganz danach aus. Vermutlich hat er Sie erkannt. Das kann gut sein. Und es wäre ein Schuldeingeständnis. Weshalb waren Sie im Hotel Sonnenhof? Ich dachte, Sie halten es im kleinen Zimmern keine 10 Minuten aus. Deshalb habe ich da auch kein Zimmer gebucht. Ich benötige mindestens 2 Räume, um atmen zu können. Wie viel Lösegeld wurde damals erpresst? 2 Millionen. Ganz schön viel. Genug, um sich eine Weile zur Ruhe zu setzen. Aber dieser Stefan scheint ganz normal in dem Hotel zu arbeiten. Das ist doch wie bei diesen Lotto-Millionären. Wer nie gelernt hat, mit Geld umzugehen, dem rinnt es nur so durch die Hände. Wir sollten uns auf ein Honorar einigen. Das haben wir doch schon. Ich will keine Prozente, ich will Kohle. Gut. 2000? Wenn ich diesen Stefan finde. Oder wenn er vor Ihnen einen Kniefall macht. Zuerst finden Sie ihn und danach reden wir mit ihm. Wir? Er muss uns auch seine Komplizen verraten. Darauf habe ich jahrelang gewartet. Seine Augen leuchteten und mir ging ein Licht auf. Mein Klient schien auf Rache aus zu sein. Das bedeutete nichts Gutes. Doch es gab jetzt immerhin 2000 Argumente, um nach dem verschwundenen Stefan zu suchen. Ich verbrachte eine unruhige Nacht in dem kleinen Zimmer, das über keine Minibar verfügte. Die Luft war genauso trocken wie mein Hals. Am Morgen erkundigte ich mich nach Stefan. Das ist eine interne Angelegenheit. Ich werde nichts nach außen dringen lassen. Möchten Sie länger bleiben? Erfahre ich dann mehr. Wenden Sie sich an Herrn Schweiger. Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Der Schweiger ist nicht da. Das haben Sie richtig erkannt. Aber Sie sind da. Eine junge, intelligente Frau, die Bescheid weiß. Was wollen Sie von Stefan? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Über alles und jenes. Es gibt mindestens 2 Millionen Gesprächsthemen, die mich interessieren. 2 Millionen? Ist das wieder so ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Verraten Sie mir wenigstens seinen vollständigen Namen. Es gibt Gäste, die meine Kundenfreundlichkeit mit einem schönen Trinkgeld belohnen. Wie viel? 100? 100 Franken Trinkgeld. Leider ist mir Stefans Nachname gerade entfallen. Also gut, gut. Hier. Stefan Klaus im hintersten Winkel 5. Interessante Adresse. Für weitere 100 würde mir vielleicht auch noch seine Handynummer einfallen. Ich verzichtete darauf und machte mich auf den Weg. Der hinterste Winkel befand sich nicht wirklich im hintersten Winkel von Grünwil, aber er war eine Sackgasse, an deren Ende eine scheußliche Baracke stand, in der sich ein Traktor befand. Die Nummer 5 war ein trostloser Wohnblock. Ich klingelte bei Herrn Klaus. Was wollen Sie? Ich möchte mit Herrn Klaus sprechen. Ist nicht da. Sind Sie Frau Klaus? Bin ich nicht. Mein Name ist Philipp Meloni. Kann ich nichts dafür. Kaufe nichts, unterschreibe nichts und spende nichts. Ich will weder das eine noch das andere. Auch das andere interessiert mich nicht. Herr Klaus ist möglicherweise in Gefahr. Das wissen wir. Interessant. Ist es nicht? Wir sind alle in Gefahr. Die wollen uns alle vergiften. Gemüse, Fleisch, Wasser, alles vergiftet. Da stecken die Geheimdienste dahinter. Und auch davor. Was? Richten Sie Herrn Klaus aus, dass ich mit ihm über Holger Helmstedt sprechen möchte. Wer ist das? Er wird sich an ihn erinnern. Wieso sollte er? Holger Helmstedt. Können Sie sich das merken oder soll ich es aufschreiben? Ich kann mir alles merken, Herr Maloney. Ihr Blick war alles andere als freundlich, aber so etwas ist sich unsereins gewohnt. Ich schrieb ihr den Namen trotzdem auf, zusammen mit meiner Handynummer. Danach fuhr ich in mein Büro und wartete. 2 Stunden später erhielt ich einen Anruf. Herr Klaus bot mir ein Gespräch in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums an. Weshalb verfolgen Sie mich? Ich verfolge Sie nicht, ich habe lediglich nach Ihnen gesucht. Und weshalb? Wegen Ihrer Stimme. Meine Stimme? Was ist mit ihr? Jemand hat sie wiedererkannt. Holger Helmstedt? Volltreffer. Ich kenne niemanden, der so heißt. Nelly hat mir den Zettel mit dem Namen gezeigt. Aber der Name sagt mir nichts. Es geschah vor einigen Jahren in Hamburg. Ich war noch nie in Hamburg. Ich reise so gut wie nie. Ich fühle mich nicht wohl im Ausland. Das lässt sich überprüfen. Was um Himmels Willen wollen Sie von mir? Sie sind gestern nicht zur Arbeit erschienen. Das erste Mal. Ich fühlte mich nicht gut. Fragen Sie Nelly, sie hat mich ja gepflegt. Wie lange sind Sie schon mit ihr zusammen? Was geht Sie das an? In welchem Auftrag verfolgen Sie mich? Holger Helmstedt möchte endlich wissen, wer ihn damals entführt hat. Eine Entführung? Sind Sie komplett übergeschnappt? Ich bin kein Verbrecher. Sie verwechseln mich. Er hat Ihre Stimme wiedererkannt. Das ist Unsinn. Meine Stimme war noch nie in Hamburg. Die ist immer nur bei mir in der Schweiz. Würden Sie das auch unter Eid aussagen? Unter Eid, in der Kirche, wo immer Sie wollen. Aber lassen Sie Nelly und mich in Ruhe. Wir haben nichts getan. Nelly ist ängstlich. Sie glaubt, dass alle etwas gegen sie haben. Leute wie Sie machen das nur noch schlimmer. Ich möchte nicht, dass sie deswegen in einer Klinik landet. Verstehen Sie mich? Als ich meinen Klienten anrief, meldete sich zuerst niemand. Beim zweiten Versuch nahm eine Frau den Anruf entgegen. Sie war Polizistin, was nichts Gutes verhieß. 1 Stunde später traf ich in einem Spital auf einen Mann, dessen Stimme wunderbar nach Hamburg, Peking oder Ouagadougou gepasst hätte. Doch leider ermittelte er in meiner Stadt. Üble Sache, Maloney. Ihr Klient wurde mit einer Schusswunde in der Tiefgarage eines Hotels aufgefunden. Ist er ansprechbar? Vorläufig nicht. Wir haben sein Handy sichergestellt und seinen Pass. Holger Helmstedt, seit wann arbeiten Sie für ihn? Erst seit kurzem. Und in welcher Angelegenheit? Einer verschwiegenen. Ich kann Sie vorübergehend festnehmen, Maloney. Ich würde laut schreien und danach im Lokalfernsehen ein Interview geben. Was ist mit diesem Helmstedt, Maloney? Weshalb ist er in der Schweiz? Er ist zufällig auf etwas gestoßen, etwas aus seiner Vergangenheit. Ah, eine Kugel aus der Vergangenheit. Eine Stimme. Sie jagen für den Mann eine Stimme? Sozusagen. Ich weiß nicht, Maloney. Bei einer Umschulung ist es vermutlich zu spät. Aber weshalb versuchen Sie es nicht als Nachtwächter in einem Museum? Weil ich Tag und Nacht im Einsatz bin. Für diesen Helmstedt? Für ihn und alle anderen, die von der Polizei im Stich gelassen werden. Wir lassen niemanden im Stich, Maloney. Wenn jemand angeschossen wird, spielt es keine Rolle, ob er Deutscher ist, aus der EU stammt oder aus dem Entlebuch. Er lebt in Hamburg. Das ist Humbug. Hemstedt lebt seit 3 Jahren in der Schweiz. Angeblich verdient er sein Geld als Konsultant. Was immer das heißen soll. Ungewöhnlich ist aber, dass der Mann im Hotel wohnt. Seit 3 Jahren. In einer Suite. Schauen Sie, du musst der Wäsche nicht wahr, Maloney. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man von einem Klienten angelogen wird oder nicht die ganze Wahrheit erfährt. Trotzdem war ich über die Neuigkeiten alles andere als erfreut. In meinem Büro genehmigte ich mir einen Whisky und dachte an meinen Klienten und an Stefan Klaus, der so gar nicht wie Emil redete. Da mein Klient nicht ansprechbar war, blieb mir nichts anderes übrig, als noch einmal in den hintersten Winkel nach Grünwil zu fahren. Herr Klaus und Frau Perren waren nicht gerade begeistert, ließen mich aber trotzdem in die gute Stube. Ich verstehe das nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich diesen Helmstedt nicht kenne. Das ist kein Detektiv, der arbeitet für die Regierung. Wenn Sie uns nicht mit Lebensmitteln vergiften können, dann versuchen Sie es anders. Lass ihn nicht in die Küche. Keine Angst, ich werde Ihre Küche nicht anrühren. Auf Helmstedt ist geschossen worden. Das interessiert mich nicht. Das ist alles inszeniert. Die wollen nur in unsere Wohnung, um uns zu kontaminieren. Plötzlich sind wir radioaktiv. Ich bin schon lange im Radio aktiv und trotzdem einigermaßen gut bei Gesundheit. Was muss ich tun, um endlich meine Ruhe zu haben? Erzählen Sie mir die Wahrheit. Es gibt nichts zu erzählen. Ich habe keinen Menschen entführt. Die Geheimdienste entführen ständig Leute. Holger Helmstedt war im Hotel und er hat Ihre Stimme erkannt. Wie sollte er? Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Besitzen Sie eine Schusswaffe? Nein. Waffen kommen ja nicht ins Haus. Er sucht einen Vorwand, um uns den Geheimdienst auszuliefern. Die haben in der Schweiz Foltergefängnisse, in denen 24 Stunden lang volkstümliche Schlager laufen. Stefan Klaus schüttelte resigniert den Kopf und bat mich zu gehen, was ich schließlich tat. Aus dem Spital erreichte mich wenig später die Nachricht, dass Helmstedt seinen Verletzungen erlegen war. Am nächsten Morgen herrschte deswegen im Polizeipräsidium keine Hektik. Üble Sache, Maloney. Helmstedt kam für einige Minuten zum Bewusstsein, aber er hat nur Unsinn gesprochen. Was in Ihren Ohren wie Unsinn klingt, kann für andere erhellend sein. Das bezweifle ich, Maloney. Was genau hat er gesagt? Zuerst sagen Sie mir, weshalb Sie für Helmstedt gearbeitet haben. Er wurde vor Jahren entführt und glaubte, die Stimme eines Entführers wiedererkannt zu haben. Das passt zu dem, was wir herausgefunden haben. Sie sind nicht der erste Detektiv, der für Helmstedt arbeitete. Offenbar ist er seit 3 Jahren auf der Suche nach seinen Verführern. Entführern. Und im Hotel Sonnenhof fündig geworden. Das ist schon möglich, Maloney. Aber wo sind die Beweise? Was waren seine letzten Worte? Er hat die ganze Zeit von Emil gesprochen. Emil? Heißt der Todesschütze? So. Emil Steinberger, der Kabarettist. Und was hat er über Emil gesagt? Er sagte, wie Emil. Er spricht wie Emil. Damit meinte er den Entführer. Ein Entführer, der wie Emil spricht? Ein Schweizer, der mit starkem Akzent Hochdeutsch spricht. Das trifft auf fast alle zu. Aber nicht alle arbeiten im Hotel Sonnenhof in Grünwil. Das ist zu wenig, Maloney. Wir können keine Steuergelder verschwenden, nur weil ein Hotelmitarbeiter wie Emil redet. Stefan Klaus redet nicht wie Emil. Wer ist Stefan Klaus? Der Mann, den Helmstedt für den Entführer hielt. Ich sage es nicht gerne, Maloney, aber eine Entführung kann einen Menschen über Jahre hinaus schädigen. Vielleicht hat er sich das mit dem Emil nur eingebildet. Vielleicht lief das im Fernsehen, während er gefangen war. In einer Extremsituation können sich Realität und Einbildung vermischen. Ich habe ein Buch gelesen. Danke, aber das muss nicht sein. Was muss nicht sein? Mir Ihre gesammelten Werke zu erzählen. Bücher sind der Schlüssel zur Welt, Maloney. Sie hingegen tappen in düsteren Gängen herum und landen vor verschlossenen Türen. Es war an der Zeit, das kleine Hotel in Grünwil erneut aufzusuchen und nach einem anderen Emil zu suchen. Emil wurde von der jungen Frau am Empfang mit einem skeptischen Blick empfangen. Möchten Sie das gleiche Zimmer, Herr Maloney? Danke, aber ich möchte mich ein wenig mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ja. Sie sehen doch, dass ich schwer beschäftigt bin. Und wie ich das sehe. Gegen ein kleines Trinkgeld hätte ich nichts einzuwenden. Weiß Herr Schweiger davon? Von was? Dass Sie sich bestechen lassen. Das ist doch keine Bestechung. Wie würden Sie es nennen? Das ist doch egal. Ich bin echt schwer beschäftigt. Sprechen wir über Stefan Klaus. Redet er manchmal wie Emil Steinberger? Stefan? Ja. Der doch nicht. Der hat kein Talent. Der Herr Schweiger kann das viel besser. Ihr Chef imitiert gerne Emil Steinberger. Ja, er hat früher, als er in Deutschland lebte, die Leute damit unterhalten. Jetzt wird mir einiges klar. Lebt der Schweiger in Hamburg? Ja, das haut hin. Aber was jetzt? Kein Trinkgeld? Sie sollten sich nach einem neuen Job umsehen. Warum? Ich bin zufrieden. Das Hotel wird bald schließen. Ja, es läuft zwar nicht toll, aber so schlecht auch wieder nicht. Und jetzt bin ich echt schwer beschäftigt. Wo finde ich Ihren Chef? Zu Hause. Er kommt erst am Abend. Ich bedankte mich artig, erntete dafür aber nur einen giftigen Blick. Im Polizeipräsidium erntete ich zuerst verständnislose Blicke, die langsam erhellt wurden. Es dauerte aber unendlich lange, bis ich zusammen mit einem wandelnden Haftbefehl bei Herrn Schweiger vorfuhr. Polizei? Ist im Hotel etwas passiert? Im Namen von Emil Steinberger, Sie sind verhaftet. Was? Wie? Hat mich Emil Steinberger angezeigt? Das kann ich erklären. Was können Sie erklären? Ich bin früher als Emil-Imitator aufgetreten. In Deutschland. Ich gebe zu, dass ich damit auch Geld verdient habe. Aber das ist Jahre her. Emil Steinberger hat Sie nicht angezeigt. Sie haben sich sozusagen selber angezeigt. Genau, Maloney. Okterm. Mit 5 Buchstaben. Wovon reden Sie? Holger Helmstedt hat Ihre Stimme wiedererkannt. Er hat sie aber mit Herrn Klaus verwechselt. Dabei waren Sie es, der ihn damals in Hamburg entführt hat. Sie sind in Panik geraten, als Ihr Entführungsopfer plötzlich auftauchte. Sie haben ihn erkannt und später herausgefunden, in welchem Hotel er seit Jahren lebte. Moment, das sind haltlose Unterstellungen. Sie haben Herrn Helmstedt erschossen, weil er Sie als Emil wiedererkannt hat. Das ist doch absurd. Es gibt eine Videoaufzeichnung aus dem Parkhaus des Hotels. Das ist ein Bluff. Ich habe keine Kamera gesehen. Haben Sie das gehört, Maloney? Wir haben ihn. Sie können im Gefängnis den Emil machen, Herr Steinberger. Schweigern. Und genau das werde ich jetzt tun. Sie wollen schweigern? Ich sage nichts mehr. Er hielt immerhin 3 Tage durch. In dieser Zeit fügte sich ein Stein zum anderen. Und es tauchte auch ein Zeuge auf, der Schweiger zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes gesehen hatte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Stimme des Täters.